Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Aufnahme läuft. Ja, lass uns mal starten. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Wir sind heute hier zum Treffen der AG Öffentlichkeit NRW. Es ist der 10. September 2013, 21.05 Uhr. Ganz pünktlich haben wir es heute nicht gemacht. Bitte alle Anwesenden, sich ins Bett einzutragen. Vaku und Lito haben sich netterweise bereit erklärt, zu protokollieren. Ja, wie gesagt, bitte alle ins Bett eintragen soweit und mal über die Tagesordnung schauen, ob das so in Ordnung ist. Wenn jetzt so keine Einwände, dann würde ich das erstmal als genehmigt ansehen. Das letzte Protokoll ist ebenfalls verlinkt vom 3. September. Gibt es dazu irgendwelche Rückmeldungen oder Einwände? Auch das scheint nicht zu sein. Gibt es jemanden, der der AG beitreten möchte? Gibt es jemanden, der aus der AG austreten möchte? Scheint beides nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir schon zum Bericht aus der Fraktion. Heute war Fraktionssitzung. Das ist hier im FED 397. Da ist die Sommerpause für beendet erklärt worden und neben einigen Formalien stand heute das Thema Schuldenbremse auf der Agenda und die hatten Besuch vom Landesrechnungshof und die haben ihre Sichtweise zur Schuldenbremse erläutert, was leider auf Wunsch des Landesrechnungshofs nicht öffentlich gewesen ist. Außerdem ist beschlossen worden, dass ein Plenum zu PRISM und Tempora gefordert wird. Der Termin wird mit Blick auf die anstehende Bundesratssitzung nächste Woche sein, also bis zum 20.09. Weitere Hintergründe sind ebenfalls hier im Pad verlinkt. Ein Highlight in dieser Woche, am Mittwoch, den 11.09., der Fahrplan Breitbandausbau für Nordrhein-Westfalen. Auf den Antrag der Piratenfraktion findet öffentliche Anhörung von Sachverständigen da statt. Auch da ist ein Link zu im Pad verlinkt. Gibt es da irgendwelche Rückfragen oder Anmerkungen dazu? Wieso zu sein, dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Die Wahlkoordination ist von den Leuten da, die im Moment viel in der Berti sind. Sieht nicht so aus. Ansonsten ist da der Schichtplan verlinkt in unserem Pad. Also wer da noch Zeitlust hat, bitte einfach reinschauen und eintragen. Da kann sicher noch Unterstützung gebraucht werden. Zum nächsten Punkt, Weiterbildung. Das habe ich nochmal aus dem letzten Protokoll stehen lassen, Vaku. Da ist die Meldung jetzt gekommen, dass es bis nach der Wahl verschoben worden ist, weil gestern zu wenig Leute da waren, ne? Mindestens gestern, weiß ich nicht. Ob der Termin heute stattgefunden hat, weiß ich. Uns ja werden sowieso alle für Montag eingegangen. Und da gibt's auch Schule. Ich suche das mal eben. Gut, ich glaube, da können wir dann auch in der Zeit weitermachen. Mit dem Tagesordnungspunkt Teams, beziehungsweise da im ersten Team PM bzw. Lektorat. Noch einmal die PMs der letzten Woche verlinkt. Das war einmal der Aufruf zur Freiheit statt Angst. Dann die PM über Spahn mit dem Titel Arroganz der Macht. Dann die PM mit Open Data, dass die EU-Konsultation zu Open Data da geplant ist, dass die NRW-Piraten zur Teilnahme aufrufen. Und dann ist heute noch eine PM rausgegangen zur VRR-Kameraüberwachung. Da ist ein Ausbau der Kameraüberwachung im VRR-Gebiet geplant. Und gerade eben, das hatte ich jetzt noch in Bearbeitung hier im Pad stehen, ist noch die Umverteilen-Demo. Ich weiß gar nicht, ob schon jemand auf den Knopf gedrückt hat. Auf jeden Fall steht Sandhuhl drin. Die PM zur Umverteilen-Demo, die am nächsten Samstag stattfindet. Gibt es zu den PMs der letzten Woche irgendwelche Anmerkungen oder sonst irgendwelche Beiträge? Das scheint nicht so zu sein. In Bearbeitung, beziehungsweise wirklich angefangen sind wir damit noch nicht. Ich denke, das werden wir morgen in Angriff nehmen. Das Projekt U18, ich habe mich damit auch ehrlich gesagt noch nicht genauer beschäftigt. Wo bist du da besser im Thema? Nee, ich habe da nur mal den Link Pressemitteilung der Fraktionen reingepackt, die das halt lesen und ganz toll finden und so. Und diese Wahl ist ja am 13. Ja, da werden wir uns, denke ich, dann morgen intensiver mit auseinandersetzen. Anstehende PMs für diese Woche sind die Wahlparty immer noch. Da wollten wir erst abwarten, bis die Einladung an die Mitglieder rausgeht. Ich denke, dass die morgen rausgeht. Da fehlte bis jetzt der Umlaufbeschluss für die Finanzierung der Wahlparty. Die ist aber jetzt, glaube ich, durch. Dann kann das jetzt da weitergehen, dass die Einladung rausgeht. Ja, da hätte ich eine Bitte. Ja. Ich wollte Teile von diesem Einladungstext, den ihr schreibt, auf die Wiki-Seite packen, weil da steht so noch nichts von wegen Puppen und so. Ich weiß nicht, ist das kein Pressepad, ne, der das macht? Marco, du hackst ganz schlimm irgendwie. Ja, ihr auch. Ich habe hier Unwetter, glaube ich. Ach so. Also ich habe an der Einladung im Moment nicht geschrieben, der Jens ist da im Moment dran. Von daher, klar, können wir den Text dann gerne, also gebe ich ihr dann die dann sonst oder so, oder ich weiß nicht, ob der schon angefangen hat, eine zu schreiben, das ist auch schnell passiert. Okay, ich gehe mal raus, weil ich... Jo, alles klar. Dann steht morgen wieder Terminankündigungs-PM statt, hat ja mittlerweile jetzt schon Tradition. Fehlt jemand da unter anstehende PM noch was ganz akut? Ansonsten werden wir da sicherlich gleich auch unter Termine noch dazu. Das scheint nicht der Fall sein. Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Das ist das Team Social Media. Wöchentliche Treffen finden da ja nicht mehr statt. Das letzte Pad ist da jetzt noch verlinkt. Weiß ich gar nicht, warum ich das alles da drin stehen lassen habe. Egal. Bernds Pirat hatte mich heute angesprochen, ob das gewünscht ist oder ob das für sinnvoll gehalten wird, dass auf Facebook zumindest die YouTube-Videos, die wir da haben, nochmal speziell verbreitet werden sollen. Ganze Reden zum Beispiel von Katascha auf Freiheit statt Angst Demo und so. Das würde allerdings Geld kosten. Und da hat er mal nachgefragt, ob man es für sinnvoll hält, und er würde sich dann um eine entsprechende Finanzierung kümmern, ob man das noch per Pitch macht oder so Spenden einsammelt. Und dann gucken halt, wie weit was wollte ich jetzt sagen? Vorlesen und sprechen gleichzeitig, da kriege ich. Achso, und da wird dann halt geguckt, je nachdem wie viel Geld man da einnimmt, man dann halt danach guckt, wie weit man das verbreiten kann. Also man gibt dann auf Facebook ein, ich habe so und so viel Geld zur Verfügung, und Facebook gibt dann die Rückmeldung, wie weit das verbreitet wird. Das wird bei den anderen Parteien relativ rege genutzt, kostet aber eben halt relativ viel Geld, was wir so erstmal nicht haben, wofür erstmal Geld besorgt werden muss, was natürlich auch recht kurzfristig besorgt werden müsste, weil ganz lange haben wir ja nicht mehr. Dann sagte aber eh, dass er es für sinnvoll halten würde, das speziell die letzten 3 Tage vor der Wahl noch zu machen. Von daher durchaus da noch Zeit für da, um dann noch Spenden zu sammeln. Jetzt hätte ich da ganz gerne eure Meinung, was ihr dazu sagt. Ja, ich denke, es ist sinnige Sache. So ein bisschen die Frage, ob jetzt uns fällt, aber wenn das spendenbasiert sein soll, wenn es nicht über irgendein Budget geht, ist es wahrscheinlich egal. Und er wollte sich da schon drum kümmern, was die Finanzierung angeht? Ja, er wollte erstmal die Rückmeldung haben, ob das eben sinnvoll gehalten wird, weil er will natürlich auch nicht Zeit investieren, wenn wir dann anschließend sagen, was für ein Mumpitz. Ich weiß, dass wir uns da schon mal mit beschäftigt hatten. Da war das dann aber nicht die Frage, ob das über Spenden finanziert wird, sondern ob das über den Landesverband finanziert wird. Und da ist dann einfach gesagt worden, dass das dann so jetzt einfach erstmal zu teuer ist. Wenn es natürlich über Spenden finanziert wird, wäre es natürlich einfach nochmal eine andere Sache. Noch irgendwelche dazu? Okay, dann lasse ich das einfach erstmal so stehen. Ich werde da vielleicht auch nochmal mit Kaki und Sasa drüber sprechen, die heute Abend leider nicht hier sein können, die ja doch da auch in dem Bereich viel machen, und werde dann noch mal fragen, ob die das für sind. Ansonsten fände ich persönlich das auch gut, wenn man das tatsächlich über Spenden hinbekommen könnte, wäre eine feine Sache. So, bin auch da anwesend. Hi, Sami. Hi, hi. Okay, gibt es sonst noch irgendwelche Anregungen, Anmerkungen zum Social Media Team? So, ansonsten kann ich vielleicht einfach kurz so ein bisschen Facebook läuft im Moment relativ gut. Wir kriegen serienmäßig immer wieder neue Likes gemeldet, und die Statistik sieht da eigentlich so ganz gut aus. Twitter eigentlich ähnlich, auch da läuft ganz gut. Wir werden da recht fleißig retweetet, wobei Twitter ja schon eigentlich eher so die eigene Bubble bedienen ist. Auf Facebook wird aber schon jetzt gerade auch von der Freiheitsangst relativ viel geliked und auch geteilt, und das ist natürlich dann von der Verbreitung schon ganz gut. Okay, dann zur Website. Gibt es da auch was Neues? Kann da jemand was sagen? Ja, ich habe mittlerweile einen Cloud-Zugang. Ich denke, es wäre ganz nett in Zukunft auch für Pressemitteilungen oder so, wenn man da zum Beispiel ein Bild hochladen und direkt verlinken kann, dass man jetzt nicht irgendwie immer mit Dropbox arbeiten muss oder es auf Wartenspace. Und ich habe Technik mal angeschrieben wegen einem Gallery-Plugin für die NRW-Website. Warte ich jetzt noch auf Antwort, aber das war auch erst gestern Abend. Da gab es auch noch ein Problem mit dem Tracker. Okay. Magst du das vielleicht ans Pad eben eintragen, Lito? Ja. Danke dir. Okay. Vom Krenes beziehungsweise Nebelhorn-Radio ist, glaube ich, niemand da, ne? Ja, vom Krenes bin ich theoretisch, aber ich bin auch nicht auf dem neuesten Stand. Ja, und Nebelhorn ist der Hutze im Moment, glaube ich, in Werti gut unter. Jemand vom Kompass heute da? Also weitergeht, wird halt eine kurze Sitzung. dann kommen wir schon zum nächsten Team, dem Ora-Team bzw. Termin-Controlling. Ja, da steht soweit nichts Aktuelles zu. Gibt es da irgendwelche Rückmeldungen oder irgendwelche Neuigkeiten? Ich habe da nochmal eine grundsätzliche Frage gehabt, bei der PM, die ich schreibe. Bin ich wieder zu verstehen? Sehr gut, ja. Ja. Okay. Ich hatte das verstanden, dass wir eigentlich reine von Piraten organisierte Termine da reiben und jetzt nicht irgendwelche Termine, wo Kandidaten von uns hingehen. Ist das richtig? Entschuldigung, nochmal bitte. Ich war jetzt kurz abhängig. Für diese Termine, PM, habe ich bisher reine von Piraten organisierten Termine reingenommen, nicht irgendwelche Termine, Podiumsdiskussionen, wo Piraten eingeladen sind. Ist das richtig? Ja, schon richtig. Also geht es ja über den Landesverband und da ist halt schon die Frage, wie sinnvoll eine einzelne Podiumsdiskussion da jetzt tatsächlich ist. Natürlich jetzt eine ganz besondere Podiumsdiskussion ist, wie jetzt von der Verdi oder so, wo wir dann vielleicht sehr stark vertreten sind, ist das sicherlich was anderes, aber eine klassische Podiumsdiskussion würde ich da jetzt nicht reinpacken. Dann habe ich jetzt neulich entdeckt, dass die Pico, bei der Pico, mit der Pico gibt es ja jetzt auch schon einige B-Wahltermine, die sollten wir aber schon reinmachen, ne? Was heißt das? Die Pico bietet ja Fortbildung und Vorträge im weitesten Sinne des Wortes an. Da können Piraten vor Ort, die müssen den Raum anmieten und die Veranstaltung wird ja von der Pico, den Geldern, die Pico bekommt, mitgesponsert und mitorganisiert, aber sind ja auch Piraten vor Ort, die das organisieren. Kann ich jetzt ehrlich gesagt so noch schlecht einschätzen, aber wenn du das für sinnvoll hältst, dann wenn du es einschätzen kannst, dann pack es rein. Gut. Wenn nicht, werden wir da schon die Rückmeldung kriegen, wenn man das nicht für sinnvoll hält. Okay, gut, Kandidatenbetreuung, ich auch einfach nur die Links drin gelassen, Sasa ist heute Abend nicht da im Bericht. Dann kommen wir schon zu den Terminen. Da ist auch noch der SO, Quatsch, die kann noch fragen. Okay, 11.09. die Podiumsdiskussion von Thomas Weyers, das ist, glaube ich, für uns da jetzt nicht weit relevant. Dann am 13.09. die öffentliche Vorstandssitzung in Gladbeck. Ist da voll lokal was zu machen, aber da haben wir ja zur letzten Sitzung schon was ausgegeben. Finde ich jetzt nicht sinnvoll, da nochmal was zu machen. Dann 13.09. Das ist jetzt immer noch nicht für euch einzusehen, was ist, ne? Nee. Ah, wie blöd, wie kriege ich denn ein Pad hier rein? Also eine PDF-Datei hier rein, vernünftig. Die Sache ist, dass wir uns da anmelden müssten, um das zu sehen. Also es ist nicht ein PDF-Problem, sondern dass das an der Stelle abgelegt ist, die geschützt ist. Geht's um die Cloud? Nein. Entschuldigung. Weil das ein Anhang zu sein scheint von einem Ticket aus dem Helpdesk und da können dann nur die Leute rein, die Zugriff haben. Also müsste es irgendwo hochladen, eine Dropbox oder so. Das ist eine gute Idee. Also ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, wo wir jetzt eine Pin zu machen müssen. Das ist auch eigentlich eher zur allgemeinen Information, sicherlich auch ganz interessant ist. Wo auch sicherlich ganz schön ist, wenn da viele Piraten sind, aber wo ich jetzt unbedingt eine PM zu machen würde. Ja. Aber ich gucke, dass ich da den Link dann mit der Dropbox, ist eine gute Idee, dass ich den da hochpacke. Ich denke, das wird ja die gemessen promotet werden und nehmen wir lieber die als irgendwas von wir Piraten fahren da auch hin. Was man bei sowas macht, wenn unsere Kandidaten wo besonders gut abgeschnitten haben, da was zu schreiben oder so, aber ankündigen macht wenig Sinn, denke ich. Ja, also das wünsche ich mir sowieso irgendwie, dass wir Feedback bekommen von den Personen, wie die gelaufen sind. Was hatte ich denn jetzt wieder für eine Aktion, wo habe ich dann noch wieder gesagt, wo ich dann gerne auch eine Rückmeldung hätte, das wäre manchmal dann ganz schön und wenn es einfach paar Bilder sind und vielleicht ein kurzer Blogpost oder so von Kandidaten, die da waren. Das wäre schon ganz schön, aber das habe ich denen auch gesagt, dass ich das ganz gerne von denen hätte. Das braucht ja immer gar nicht viel sein, aber so eine kurze Rückmeldung, wie es gelaufen ist, wäre schick. Okay, dann am 14.09. Orange Pearl in Brocken. Genau, das wird aber auch überhaupt lokal hier irgendwie promoted und nicht über den Landesverband. Der schüchterne Unterstrich möchte was sagen. Macht erstmal die Termine fertig, danach packe ich eben oder Sonstiges. Okay. Dann habe ich eine Frage an euch, wie ihr das seht. Da ist die zweite Raucherverbot-Demo in Düsseldorf am 14.09. Andi hatte da wohl angekündigt, dass er was vorbereiten würde an PM. Ich muss sagen, ich sehe da ein bisschen skeptisch, ob man da jetzt tatsächlich, wenn die so regelmäßig stattfinden, diese Demos da immer wieder ankündigen sollte per PM. Wie seht ihr das? Weiß jemand, wie groß die letzte war? Die Prison im Tag war ja ziemlich winzig. War die Antwort? Kann ich dir jetzt nicht mal sagen. Also prinzipiell würde ich dir da zustimmen, dass man die Sachen damit totschmeißen sollte. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, hat sich ja die Fraktion relativ ausführlich mit dem Thema beschäftigt und ja auch Anträge gegeben, sodass es mit, in Anführungszeichen, zu einem der Kernthemen genommen hat. Darum wäre das ein Bereich, wo ich sagen könnte, wenn es größere Sachen gibt zu den Sachen, dass man die auch auf jeden Fall darüber verteilt. Meine 5 Cent. Ich habe mal gerade auf den Link geklickt, da reden wohl auch verschiedene Menschen von der FDP, ist in der Welt da, irgendjemand von den Piraten, sogar jemand von der AfD, oho. Sollte man vielleicht auch nochmal bei rückfragen, wie groß die letzte war oder so, oder wie groß die aufgezogen ist. Also wenn es jetzt sowas wie die Montagsdemos vor Arkaden manchmal wird, also wo dann 5 Leute immer wieder auftauchen und machen wir es ein bisschen lächerlich. Aber wenn es halt in einem größeren Rahmen ist, dann können wir es, denke ich, machen. Jo, ich höre dabei Andi mal nach. Also wieso, also rein arbeitsmäßig völlig undramatisch, weil der Andi bereitet die immer ein komplett vor, die brauchen wir einmal noch kurz lektorieren und rausschicken. Jetzt nicht wegen Arbeit oder so, sondern einfach nur, ob das für sinnvoll gehalten wird, die immer wieder anzukündigen. Ich spreche damit Andi. Dann ist am 14.09. ja auch die Umverteilung in Bochum. Da ist jetzt gerade die PM zu rausgegangen. Dann 14.09. hier in Klein Anti-Atom-Müll-Demo Duisburg veranstaltet Anti-Atom-Bündnis Niederrhein. Weiß da jemand was genaueres zu? Nee. Ja, dann mache ich mich mal schlau zu, was damit auf sich hat. Da ist auch kein Link oder so. Jo, frag mal nach. Ja, dann haben Sie das Pressegespräch auf dem Waldeneysee zum Thema BE. Das ist nicht ganz klar, was wirklich stattfindet. Die PM dazu ist ja rausgegangen, die Einladungs-PM an die Presse. Sind laut SASA da keine Anmeldung für gewesen von der Presse. Ich finde es rein terminlich auch etwas ungünstig organisiert, weil am 11. In Bremen auch ein BGE-Gespräch stattfinden wird, unter anderem mit Johannes Ponada. Da ist dann halt die Frage, wie groß dann das Interesse jetzt am 17.09. nochmal sein wird. Da soll bis 13 geguckt werden, wie viele Anmeldungen dann noch kommen, da dieses Boot, Schiff, was auch immer, da ja auch nochmal wieder einiges an Geld kosten wird, ob das dann überhaupt sinnvoll ist, das stattfinden zu lassen. Also das kann sein, dass das tatsächlich platzt, das müssen wir aber noch abwarten. Gut, die Einladung ist dazu erstmal raus und dann mal schauen. Ist das jetzt ein Kandidatending oder in welchem Rahmen findet das statt? Das ist so ein Ding von den Sozialpiraten. Da ist der Olaf Wegener, hat das hauptsächlich in die Hände genommen mit Thomas Küppers zusammen. Und da sind so die Leute aus NRW, die sich da intensiv mit dem Thema BGE beschäftigen, dann halt vor Ort. Dass Joachim Paul dann da sein wird und vielleicht noch der ein oder andere Kandidat so. Aber hat alles keinen Sinn, wenn da keine Presse kommt, dann macht das keinen Sinn. Wie kurzfristig kann man denn dieses Schiff überhaupt noch stornieren ohne zusätzliche Kosten? Das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, Sami. Also das ist nur die Info, die ich habe, dass man da bis 13. da abwarten will. Ich denke, dass das einen Grund hat, dass die irgendwie davon gesagt haben, dass man es bis 13. stornieren kann oder so. Habe ich aber auch jetzt dann weiteren Infos sonst mehr zu. Also ich finde es halt von der Terminwahl her ein bisschen unglücklich gewählt. Wenn jetzt, wie gesagt, am 11. da sowieso schon was stattfindet. Ich weiß nicht, ob da die Absprache nicht so gut geklappt hat. Keine Ahnung. Ist halt schade. Gut, Marco, da hast du jetzt was eingetragen von der Pico? Ja, genau. Hast du eine Idee, wie spät das anfängt? Ja, mein. Das, was da direkt unter steht, Einladungs-PM soll über Bund rausgehen, ich Partner Thomas Küppers, das schmeiße ich da jetzt mal raus, das gehört noch zum BGE, aber die PM ist ja eh raus. Jo, da habe ich mich zwischen gedrängt. Macht ja nichts. Jo, das ist ja ein interessanter Termin. Hast du da irgendwie einen Link oder so? Wer referiert denn da? Marco? Ja, ich suche. Ich war mir sicher, ob du mich gehört hast. Schneller. Der Link, da ist er doch. Einfach rechts unter dem Logo, da sind die nächsten Termine. Cool, danke. Finde ich eine schöne Info. Die haben das jetzt wohl so gemacht, dass sie sich Dozenten casten und die dann irgendeinen Kurs anbieten. Und ich weiß nicht auf welcher Liste, aber neulich ging das dann auch irgendwo rum, dass man sich praktisch als Ort Bewerber anmelden kann, wenn man diesen Kurs buchen will. Und genau, da gibt es so jetzt mehr und mehr irgendwelche Themenangebote mit Referenten. Wahlkreis, wer auch immer die vor Ort haben will, muss 250 € bezahlen oder einnehmen, also durch Eintritt einnehmen, wie auch immer. Der Rest, also das Ganze kostet wohl 800 so im Durchschnitt, der Rest wird dann von der Pico tragen. Okay, finde ich eine coole Sache so. Dann haben wir als nächsten Termin eigentlich jetzt nur noch die Wahlparty stehen, ne? So. Ja, wie gesagt, da müssen wir die Einladung noch abwarten. Da frage ich bei Jens nochmal nach, ob die dann jetzt raus ist, oder was fertig hat oder wie auch immer. Ich treffe den Jens auch morgen. Wir haben morgen Besichtigungstermin im Zack. Ja, ich habe den hier im Skype drin, da kann ich den eben so schreiben. Dann generell jetzt speziell unbedingt auf Termine, aber wir haben es auch bei Termine, dass wir immer unsere anstehenden PMs vielleicht noch besprechen. Einfach nur noch mal so für euch auch als Hinweis, wenn ihr irgendwas seht, wo ihr sagt, hey, das könnte jetzt noch mal ein Thema irgendwie sein, das sollten wir vielleicht was so machen, bitte schreibt es einfach ruhig auf die Liste und dann wird halt geguckt, ob man was draus macht oder nicht. Ich fände halt gerade, wir sind jetzt noch in den letzten Zügen vom Wahlkampf und da sollten wir dann halt auch noch mitnehmen, was irgendwie mitzunehmen ist. Und kommen halt immer mal wieder schöne Ideen, wie jetzt von Vaku mit dem VR betrieben. Das sind normal unsere Themen und ich finde dann auch immer schön, wenn wir dann was dazu schreiben können. Und fände ich ganz nett. Also wenn ihr was seht, einfach ruhig melden und gucken wir, was wir daraus machen. Gut, gibt es noch irgendwelche Anregungen, Anmerkungen zum Bereich Termine? Sieht nicht so aus. Dann kommen wir schon Sonstiges, da ist nochmal die Piratenbus-Tour verlinkt und da hat dann der Unterstrich, glaube ich, geschrieben, ne? Richtig. Ja, also ich habe einfach seit geraumer Zeit, das wollte ich einfach mal fragen, ob das nur eine Fehleinstellung bei mir ist. Wenn die Bundespresse eine Pressemitteilung rausschickt, kriege ich einmal die Nachricht bei den RD und zweimal auf der Mailingliste. Ich kriege sie zweimal über die Mailingliste, also du bist nicht alleine. Ach, ich kann nochmal screen das. Ich auch. dann wäre nämlich meine Frage, dann ist irgendwo in deren System die NRW-Adresse die AGÖA-Adresse zweimal eingetragen und die Frage, muss die tatsächlich mal in unserem Presse-RT landen? Das ist eine gute Anregung, weil das ist eigentlich was man eh sofort mal einfach nur wegklickt. Genau, und dasselbe gilt allerdings auch für die Presseteilung, die wir verschicken. Die wird einmal an die AGÖA-Liste geschickt, einmal an den Presse-RT und einmal auf die NRW-Info. NRW-Info und AGÖA kann ich noch sagen, das ist okay. Aber auch hier wieder muss die an unseren eigenen RT geschickt werden. Nö, hast du recht, schmeiß ich raus aus dem Verteiler. Kannst du dich dann auch gegebenenfalls mit der Bundespresse, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist, sorgen, dass zumindest einmal die E-Mail-Adresse rausfliegt. Also ich finde, einmal lese ich sie eh nicht und dann einmal, dass einmal die RT-Adresse rausfliegt. Ja, ich frage dann Anita mal nach, wer da zuständig ist und guck mal, ob ich das da was erreichen kann. Ja, versprechen kann ich nichts. Nee, aber das wäre wirklich wunderbar, weil dann haut die Bundespresse 2 PMs raus und zack, sind schon wieder 6 Mails. Gut, und dann der nächste Punkt ist die Piratenpartei Cloud statt Dropbox. Ich habe es vorhin am Rande mitbekommen, weil ich ja, wie gesagt, noch eine Telefonkonferenz dummerweise hatte, dass die Cloud-Instanz selbstverständlich die Möglichkeit hat, Nachrichten zu teilen oder Dokumente teilen, einfach dann auf Teilen klicken, dann sagen via Link, den Link rauskopieren, und das ist im Prinzip genauso effektiv wie die Dropbox, nur halt, dass die Sachen nicht in den Staaten liegen. Und ich finde, das ist halt so ein nettes Schmankel, wenn man an der Presse, wenn man an die Pressedokumente raushaut, die nicht auf der Webseite gehostet werden, zu sagen, man schickt einen Dropbox-Link, sondern im Prinzip über die pirateneigene Cloud-Instanz. Nur als Anregung, weil dafür war das System eigentlich gedacht. Haben wir im Prinzip auch eher erwähnt, als du dann wahrscheinlich telefoniert. Wobei es im Moment noch zu Ausfällen wohl kommt. Also ich hatte zumindest den Mailverkehr irgendwo mitgekriegt, dass die Kreativen ganz geschockt waren. Also dachten, es wären mega viele Daten, es war dann nur irgendein Linkproblem oder so. Also am besten noch irgendwo ein Backup oder so zur Hand haben, dass man schnell nachreichen kann, falls das jetzt doch nicht zu öffnen ist, dann für den Empfänger. Ja, also die Daten waren nach wie vor da. Da gab es beim Update ein Problem, so wie es halt passieren kann. Die ganzen Sachen werden auch jede Nacht nochmal zusätzlich weggesichert. Das heißt, wenn selbst wenn tatsächlich ein Datenverlust stattgefunden hätte, könnte sie zurückgespielt werden. Aber ich hätte natürlich recht, eine Sicherheitskopie sollte jeder bei sich noch haben, um sie gegebenenfalls schnell nachreichen zu können. Okay. Hat noch irgendjemand was für Sonstiges? Scheint nicht so zu sein. Dazu Info vielleicht gerade noch für alle. Ich habe aus dem Versandtool www.presse@piratenpartei.de gerade schon rausgeworfen. Merci. Sie, okay. Gut, wenn jetzt keiner hier schreibt, dann ist das die kürzeste Sitzung aller Zeiten. Aber gut, wir stehen ja eh alle ständig in Kontakt. Ach so, doch, eine Sache habe ich noch, genau. Mann, Tobi, sag's nix. Tobi und ich hatten heute ein kurzes Gespräch quasi bezüglich der Pressemappe für den Landesparteitag. Er war so nett und hat sich bereit erklärt, die soweit zu setzen. Der Text muss von uns dann natürlich wieder geliefert werden. Und der Vorstand weiß auch Bescheid, dass ich von denen auch Text haben möchte. Also speziell jetzt Grußwort. Und das habe ich dir und Jens gesagt. Und vorliegt noch selten. Achso, genau. Und um den Druck müssen wir uns dann aber selber kümmern, Tobi, ne? Nein, also nein. Wir haben hier im Prinzip unsere Haus- und Hofdruckerei, die das sowohl, wenn ich die für die Bundesparteitage mache, als auch für die Landesparteitage mache, die sitzt hier in Dortmund. Ja, besser gesagt in Holzwickede, also direkt nebenan. Da ich das Wochenende in Bonn unterwegs bin, werde ich gar nicht zum Landesparteitag erscheinen. Das heißt, ich kann auch nichts an Material mitnehmen. Da müsste man dann gegebenenfalls Tore fragen oder andere Piraten aus Dortmund, ob die eben bei Marco vorbeifahren und sich die Sachen einladen. Was die Texte angeht, ihr kennt die Pressemappen, hoffe ich. Ansonsten haue ich auch gleich nochmal oder Britta, wenn du ihn noch gerade griffbereit hast, den Link ins Protokoll, wie er beim letzten Mal aussieht. Es geht da nicht nur ums Grußwort, sondern es geht generell um die Aufmachung der Pressemappe, in welcher Art und Weise die Pressemappe überhaupt erstellt werden soll, also welche Informationen rein sollen. Packt man nochmal alle 20 Abgeordneten rein oder sagt, das ist mittlerweile noch über ein Jahr, Entschuldigung, alles bekannt. Macht man etwas über Bottrop, über die Thematik etc. pp. Also da müsstet ihr euch einfach nochmal ein paar Gedanken machen, was ihr überhaupt in die Pressemappe haben möchtet. Über den kompletten Netz- und Druckvorbereitung würde ich mich dann kümmern. Ich würde auch mit Marco sprechen rechtzeitig, dass das alles kein Problem ist. Ich kann natürlich auch versuchen, gleich einen Fahrer zu finden, der sie abholt, Toso. Aber das Wichtigste ist erstmal Text und dass ihr euch Gedanken darüber macht, was ihr überhaupt in die Pressemappe reinhaben wollt. Kurze Info nur noch unter www.piratenpartei.de/presse/pressemappe. Oder Mappen, eben müssen mal gucken, bis alle Pressemappen, die ich auf Bundesebene gemacht habe, da kann man sich ja auch so Ideen holen, was man so in eine Pressemappe reinpacken kann. Gibt es da so eine Deadline für das Einreichen von Texten? Ja, also ich sag mal 3 Wochen vor dem LT. Weil das werdet ihr eh nicht schaffen. Dann habe ich noch 1 Woche, um euch stündlich auf die Füße zu treten. Wo ich allerdings schon mal mit dem Grobst anfangen kann. Da habe ich nämlich noch gut eine halbe Woche, eine Viertelwoche Zeit, die Sachen in Ruhe zu setzen und nachzufragen, weil der Druck braucht ebenfalls 1 Woche. Pi mal Daumen. Genau, ihr müsst auch wissen, wie viele Stück überhaupt gedruckt haben und drucken lassen wollt. Die Sache ist aber die, ich habe keine Lust, mich wieder 48 Stunden am Stück um den Satz und Druck der Pressmappen zu kümmern. Also ich habe jetzt gerechnet, dann wäre die Deadline der 27. September. Das wäre natürlich, also je nachdem, auch wie die Platzwahl ausgeht, ganz interessant, dann nochmal die Kandidaten irgendwie da reinzubringen, unsere MDS, die man jetzt vielleicht schon kennt. Ja, Sekunde. Also mein Vorschlag wäre im Prinzip, macht euch ein Pad auf, Brainstorm, trefft euch doch mal sonst was, Fragen habt, fragt. Jetzt gucke ich mal eben nach. Oktober haben wir gar nicht. So, heute ist da, dann ist die Wahl. Von mir aus sagt einfach mal, mach den 1.10. raus. Mach den 1.10. raus, dann kann ich abends in der Zeitgleichstand sitzen. Dann kann ich mich tagsüber mit Britta nochmal auseinandersetzen, ob irgendwelche Daten fehlen oder nicht. Achso, Dortmund spielt auch zu Hause, das wird ja noch interessanter. Gut, dann kann ich halt einfach mit Britta aufhören, auf welche Sachen fehlen, dann kann das in der AGÖA-Sitzung besprochen werden und das kommt dann jetzt auf dem Wochenende, wie gesagt, nicht an. Die Sachen sind ja grob vorbereitet. Gut. Tobi? Ist auf jeden Fall schon mal total schön, dass du da voll den Plan hast, wie das läuft. Tobi? Ja? 2 Fragen. Wieso ist es interessant, dass Dortmund zu Hause spielt? Und weil ich dann arbeite. Ich arbeite im Sondereinsatzkommando bei Borussia Dortmund. Wenn Dortmund zu Hause spielt, kann ich entsprechend arbeiten. SEK Borussia Dortmund. Okay, Entschuldigung. Wir sind noch in der Sitzung. Können wir das kurz zu Ende bringen? Danach könnt ihr euch total gerne über Sondereinsatzkommandos unterhalten. Oder über Fußball. Oder so. Gibt es noch irgendwelche Rückfragen jetzt zur Pressemappe? Gibt es sonst noch was für diese Sitzung heute? Ansonsten würde ich die schließen. Okay, dann schließe ich die Sitzung um 21.43 Uhr und hoffe, euch alle am 17. September wiederzusehen um 80 Uhr. Und freue mich auch für eure Teilnahme. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Beendet ihr die Aufnahme bitte? Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.